Kapitel 6. Erste Probleme. Toni und Christina kommen zum Strandcafé. Viele Schüler aus Tonis Klasse sind schon da. Seine Freunde sind auch da. Moin moin, Toni. Du kommst aber spät, ruft Markus. Du hast nicht gesagt, dass du eine neue Freundin hast, meint Florian. Oh je, dann kannst du jetzt sicher nicht mehr surfen, sagt Kevin und lacht. Ja, ja, morgens einkaufen, mittags shoppen, sagt Markus. Alle lachen und Toni ärgert sich. Sind die immer so? Fragt Christina leise. Nein, aber ich bin immer der Erste am Strand, nur heute nicht, erklärt Toni. Weil ich hier bin? Will Christina wissen. Ja, klar. Das tut mir leid, sagt Christina. Ja, ja, schon gut. Toni möchte jetzt endlich surfen. Er nimmt sein Surfbrett und geht zum Wasser. Vorsicht, der Wind ist heute sehr stark, hört er noch. Toni denkt an seine Cousine. Plötzlich kann er nicht mehr auf seinem Surfbrett stehen. Der Wind ist zu stark. Er fällt ins Wasser. Hoffentlich sieht das keiner, denkt er. Toni kommt müde zum Strand zurück. Aber keiner fragt, alles klar oder ist der Wind zu stark? Seine Freunde stehen alle bei Christina und lachen. Markus will am nächsten Abend seinen Geburtstag feiern. Komm, Christina, wir gehen. Es ist kalt und Toni möchte schnell nach Hause. Ja, okay. Also tschüss bis morgen, sagt Christina zu Tonis Freunden. Sie findet aber schnell neue Freunde, denkt Toni. Du hast doch gesagt, du surfst jeden Tag. Und dann fällst du ins Wasser und kommst zu Fuß zurück zum Strand? War der Wind stärker als du? Christina lacht. Kannst du besser surfen? Das möchte ich morgen sehen, sagt er schnell.